Hallo, willkommen bei Blickkontakt, dem Programmkino-Podcast. Ich bin Alex. Und ich bin Fleming. Willkommen zurück. Ja, da sind wir wieder, die dritte Folge. Und wir reden wieder über Filme. Genau, wir haben ja auch wieder Filme gesehen. Unter anderem Momo, das heißt, den habe ich leider nicht gesehen, weil ich krank im Bett lag. Ich bin doch immer noch nicht so ganz gesund, leider. Aber du hast ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen, genau. Ja, war auch wirklich eine tolle Erfahrung. Ich weiß nicht, hast du den Film als Kind gesehen? Als Kind, ja. Und ich habe noch sehr schemenhafte Erinnerungen daran, so von der heimeligen Couch aus. Ja, ich habe ihn auch das letzte Mal bestimmt vor 15 Jahren gesehen oder so. Und das war wirklich eine tolle Erfahrung, fand ich. Also ich muss auch sagen, ich mag das Buch sehr. Also Momo ist eines meiner Lieblingskinderbücher. Und der Film war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, ihn auf der großen Leinwand zu sehen und auf Film zu sehen. Und der hält sich ja wirklich sehr eng an den Roman, an die Vorgaben. Also fast sklavisch genau hält er sich da dran. Nimmt bestimmte Szenen dann auch genauso auf, wie sie im Roman dargestellt sind, aber ohne sie irgendwie ohne dass das unfilmisch wirkt. Also es ist trotzdem immer noch irgendwie ein Film, aber es ist letztendlich, als hätte Michael Ende direkt also das Drehbuch geschrieben. Ich weiß nicht, ich glaube, er hat auch an dem Drehbuch mitgeschrieben. Mhm. Auch das eine Szene, die im Buch, also ich habe es extra nochmal jetzt vor dem Film gelesen, nur im Nachwort auftaucht. Im Nachwort erzählt Michael Ende nämlich, wie er zu der Geschichte gekommen ist. Und da erzählt er, dass er im Zug gesessen habe und dann ihm plötzlich ein Mann gegenüber saß, der ihm die Geschichte erzählt hat. Und genau diese Szene, mit der die ist auch sozusagen die Eröffnung des Films. Das fand ich also auch dann wieder so eine schöne Geschichte, dann, dass das so, dass der Kreis schließt quasi. Wobei in dem Film dann sehr deutlich wird, dass der Mann, den Michael Ende trifft, übrigens ist das, glaube ich, auch Michael Ende, der sich selber spielt in dem Film, den er trifft, dass das dann der Meister Horer ist, der Hüter der Zeit. Horer heißt auch Zeit, ne? Horer heißt, Stunde heißt es, glaube ich. Stunde. Deswegen wird ja Stunde mit H abgekürzt auch. Ja, ich glaube, mein Michael-Ende-Film damals war halt die unendliche Geschichte. Ja, den mache ich ja gar nicht, muss ich ja sagen. Du meintest, Ende mochte den auch nicht. Nee, Ende mochte den auch nicht. Der hat sich aus dem Ende streichen lassen. Also er hat tatsächlich seinen Namen aus dem Abspann des Films rausnehmen lassen. Er durfte nicht mehr stehen nach einem Roman von Michael Ende. Ah, okay. Ja, also er mochte den auch wirklich überhaupt nicht. Er hat ihn aber, die Premiere hat er gar nicht mehr miterlebt. Also er hat ihn nur im Rohschnitt gesehen und hat dann die Premiere gar nicht mehr erlebt, weil er vorher verstorben ist. Naja. Also 90. Ja, Gott sei Dank hat er nicht Teil 2 erleben müssen, Gott bewahre Teil 3. Ja, meine prägendste Erfahrung war die Augsburg Puppenkiste-Version von Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Das war so mein Michael Ende als Kind vor allem. Noch vor Momo. Ist ja auch ein bisschen kindlicher. Momo ist ja eigentlich kein sehr kindliches Werk. Momo ist zwar irgendwie ein Kind, wird als Kinderbuch aufgenommen, hat ja auch irgendwie den Jugendliteraturpreis gewonnen, keine Ahnung welchen. Irgendwie steht ganz groß auf dem Cover drauf. Hätte ich mal nachgucken sollen. Aber es ist ja trotzdem, es ist ja mehr eine Gesellschaftskritik an sich, die ich, glaube ich, als Kind auch nicht so begriffen habe. Also es ist ja eine Kritik an dieser rationalisierten Leistungsgesellschaft. Das ist eine Kritik an dem Bankenwesen im Prinzip auch. Die grauen Herren von der Zeitsparkasse. Sie kommen und das Geld letztendlich, da hat er auch einen erstaunlichen Weitblick, also die das Geld von ihren Kunden quasi völlig verpulvern, also fast verbrennen, sie rauchen es ja tatsächlich. Und das ist also eine ganz, ganz tolle Metaphern in der Geschichte drin, finde ich. Schon eine Vision der Wirtschaftskrise. Ja, quasi, genau. Und das, ich glaube, 40 Jahre. Das Buch ist ja aus den 70ern, der Film ist jetzt von 1986, also Jahrzehnte vor dem Ausbruch dieser Wirtschaftskrise. Okay. Aber wirklich ein toller Film. Und es war auch toll, ihn auf Film zu sehen. Also, ja. Ja, super. Hätte ich auch wirklich gern gesehen, aber mir ging es wirklich ganz, ganz furchtbar an dem Tag. Wie war dann die Vorstellung? Es war ja eigentlich bei uns so als Kindermatinee. Es war gedacht so als Kindermatinee. Es waren tatsächlich fast keine Kinder da. Also hinter mir saßen zwei ganz süße kleine Mädchen, die auch die ganze Zeit laut mit ihrer Mutter über den Film gesprochen haben. Das hat natürlich nochmal was Neues gegeben, so. Aber ich glaube, es waren insgesamt 5 Kinder in dem. Und ich habe gehört, 2 davon hätten vor Ende des Films den Saal verlassen. Ja, die haben bei Ende des Films den Saal verlassen. Die haben sich keinen Luftballon mehr abgeholt. Also es war nicht, die sind nicht irgendwie mitten im Film gegangen, aber sie haben also den Abspann nicht mehr abwarten können. Hätte ich als Kind aber, glaube ich, auch nicht geschafft. Sind die dann allein gegangen oder sind die Eltern mitgegangen? Die Eltern sind mitgegangen, klar. Gut, ansonsten wäre das etwas eigenartig. Absurde Situation, ja. Nee, nee. Ja, aber sonst, es waren auch viele, viele ältere Leute da. Also es war nicht so, dass man jetzt sagen kann, nur weil er Sonntag um 13 Uhr lief, was ja eigentlich eine furchtbare Zeit für Kino ist, wäre keiner da gewesen. War also mehr der Kultcharakter. Aber ja. Vielleicht hat es ja trotzdem geholfen, dass das so als Kind am Matinee programmiert war. Mhm. Das hilft ja diesem Nostalgie. Ja. Was ich witzig finde an dem Film, muss ich nur als kleine Anekdote sagen, ist, dass sowohl wir den Film so angekündigt haben, als auch der Film sich selber im Vorspann so ankündigt, als Film mit Mario Adorf und Armin Müller-Stahl. Und beide haben im Prinzip keine wahnsinnig prägende Rolle. Also Mario Adorf ist irgendwie ein Freund von Momo, so ein Maurer, der aber nur irgendwie in, keine Ahnung, wenn man zusammenrechnet, vielleicht 10 Minuten des Films auftaucht. Und Armin Müller-Stahl ist der Chef der Grauen Herren, aber das ist auch irgendwie keine wahnsinnig präsente Rolle. Mehr so als Gesicht des Anonymen. So. Und der Rest sind Statisten in Make-up. Ja, sozusagen. Ja, Radus Buckel hat man danach ja auch nie wieder in dem Film gesehen, ne? Also. Ich nicht, ne? Nee, ich auch nicht. Also, sie war jetzt im Dschungelcamp, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Gut. Und ich habe gehört, da war noch ein Trailer zu Roman Polanskis Piraten. Ja, da war noch ein Trailer vorgeschaltet, genau. Roman Polanskis Piraten. Sehr witziger Trailer. Allein deswegen hätte ich die Vorstellung gerne gesehen. Ja, wobei der Trailer, ich frage mich, ob man den von Kinderfilmen unbedingt vorpacken musste. Ja, das passt nicht so richtig. Nee, das zusammen. War ein bisschen geschmacklos programmiert eigentlich. Ja, das wäre so, als hätten wir Bambi gezeigt und einen Trailer von Macbeth davor. So ungefähr. Naja, wir haben aber noch einen Film gesehen jetzt. Den ja, haben wir sogar beide gesehen. Genau, und zwar jetzt gerade vor ein paar Minuten quasi. Minuten. Ja, Russian Ark. Russian Ark. Ja, von Alexander Sokurov. Der jetzt gerade diese neue Faust-Verfilmung gemacht hat, wo wir gerade bei Literaturverfilmung sind. Ja, genau. Sind, was ich auch gar nicht wusste, was ich gerade erfahren habe in der Einführung, die sehr kompetent war. Ja, das war eine gute Einführung. Sehr gute Einführung. Und ja, das finde ich interessant. Die habe ich aber nicht gesehen. Ich auch nicht. Den wollte ich gerne sehen, aber der lief nirgendwo. Ja, schade. Naja, aber kommen wir zu Russian Ark. Ja, Russian Ark, genau. Ja, vielleicht sagen wir noch kurz was zu dem Konzept. Dieser Film... Es ist eine einzige Einstellung, 92 Minuten lang, quasi eine Fahrt durch die Ermitage. Die Ermitage in St. Petersburg. Genau, dieses riesige, verwinkelte Museum. Ja, und dabei werden quasi bestimmte Szenen, also relativ unbestimmte Szenen der russischen Geschichte wiederbelebt. Also als ich das gelesen habe, habe ich mir den Film schon anders vorgestellt, muss ich sagen. Ich auch, also wesentlich statischer vor allem. Ich dachte, die Kamera fährt quasi so rein, bleibt dann durch. Stehen und präsentiert irgendwelche Stillleben oder irgendwelche opulenten Tanzszenen. Mhm. Ja, so hatte ich es mir nicht, aber ich hatte gedacht, das wäre irgendwie im Narrativ stringenter. Also der Film war sehr philosophisch, sehr auch unbestimmt. Man flaniert so durch dieses Palais. Ja, aber dass es überhaupt so ein Narrativ gab, das hat mich jetzt schon verwundert. Also ich dachte, ja. Der Film wäre dokumentarischer angehaucht. Ja, aber irgendwie, also ich glaube zumindest die Geschichte wäre so chronologisch, habe ich gedacht. Oder es würde irgendwie der Anfang mit Peter dem Großen und enden mit dem Museum irgendwie. Dass es so was chronologisch durchgeht. Genau, was das aber ja nicht war. Also es war kreuz und quer, es war sehr episodisch. Und vor allem war es sehr atmosphärisch auch so. Ne? Also es ging erst ging es um die schöne Kunst, dann ging es nachher so ein bisschen mehr um so das Leben in dem Palast. Ja, aber also das Ganze ist schon wirklich total stringent durchkomponiert. Was ich ja auch nicht wusste, ist, dass sie wirklich nur letztendlich, als sie dann angefangen haben, wirklich auch nur die Zeit zum Film noch wirklich hatten, die quasi der Film dauert, weil sie sonst sofort so rausgeschmissen worden wären. Dann, ja. Danach wurden sie quasi auch gleich wieder rausgeschmissen. Was ja irre ist, da sind ja Tausende von Statisten auch, die immer zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tun konnten. Und da ging es nicht mit, naja gut, machen wir noch einen Take von und so. Rein planungsmäßig ist das ein absoluter Akt. Das Ding, ein irrer Akt, ja. Aber gut, reden wir nicht darüber, wie er produziert wurde, sondern darüber, wie er bei uns angekommen ist. Ja, aber das hängt bei dem Film ziemlich nah zusammen, finde ich. Ja, weil, also was mich ja so ein bisschen an dem Film jetzt gestört hat, ist, dass er ja wirklich dieses Potenzial hat, atemberaubend zu sein, wegen dieses Kraftaktes, der da quasi nötig ist. Aber ich finde, der Film tut so einiges, um... Nicht atemberaubend zu sein. Ja, um eben eine Atmosphäre abseits dessen zu schaffen, was er ja eigentlich ohnehin schon leistet. Also unter anderem eben dadurch, dass der Film komplett von hinten bis vorne nachvertont worden ist. Ja, aber ich finde den Film, also er gibt ja eine Atmosphäre. Er nimmt ja die Atmosphäre dieses Gebäudes, dieses opulente... Bauwerk, diese Eremitage, die wird ja wirklich in Szene gesetzt. Und das macht ja jeder. Jeder, der durch den Palast geht, stellt sich vor, wie die Leute da vor hunderten Jahren lang flaniert sind. Das ist ja so ein, quasi, davon leben ja solche Museen auch. Ja, eben. Aber ich finde, genau das arbeitet diesem Erlebnis, das ich mir von dem Film erhofft habe, dieses Aha-Erlebnis, Entgegen, oder? Entgegen, ja. Okay. Weil das ganze Gebäude mit inszeniert wird. Ich glaube, es hat mir gefallen. Also, ich mag das ja, wenn Filme so eine inszenatorische Note haben, die auch irgendwie sich stringent durchzieht. Ich mag das auch manchmal. Ich finde diese beiden Pole, dieses total durchinszenierte und dann die Spontanität, die nur notwendig war, um das durchzuziehen, die haben sich immer so gegenseitig so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Okay. Ich war jetzt auch nicht völlig abgeneigt. Also ich fand den unterhaltsam und es waren auch sehr bizarre Szenen dabei, ja. Die wirklich... Es war eine merkwürdige Auswahl der Szenen. Also wenn man so hört, so durch 300 Jahre russische Geschichte, dann nimmt man ja an, da sind 300 Jahre russische Geschichte drin. Sind sie auch, aber irgendwie ja doch ein Fokus auf die ersten 100 von den 300 und kein Fokus auf die letzten 200 von den 300. Also da sind Szenen drin mit Peter dem Großen, ganz am Anfang ja kurz. Dann sind ganz viel Katharina die große Szenen drin. Dann haben wir dieses riesige, lange Fest am Ende. Dieser Ball, wollte ich sagen. Und kurz davor sehen wir ja, wann dieser Ball stattfindet. Da sehen wir ja diese Zarenfamilie, die letzte Zarenfamilie ist, da beim Tee trinken. Ja, wobei ich gut finde, dass da viele Sachen auch nicht gezeigt werden. Zum Beispiel, dass diese Zarenfamilie ja, wenn man so ein bisschen die Geschichte im Auge hat, dass man weiß man ja, dass die Zarenfamilie, dass die Kinder nie erwachsen werden. Und das ist halt auch so ein Ding, also du bist ja Geschichtler, aber ich habe jetzt natürlich auch so ein paar Eckdaten im Kopf, wie jeder, aber also für diesen Film ist das nicht ausreichend. Nee, das stimmt, das habe ich mir auch die ganze Zeit überlegt, dass ein Film, wenn man von russischer Geschichte keine Ahnung hat, dass man dann da wirklich ganz schön aufgeschmissen ist, gerade weil ja auch viele Szenen drin sind, die wirklich bizarr sind. Ja, man kann sich da halt trotzdem so durchtreiben lassen, weil die Kamera entspricht ja einem Erzähler. Erzähler kann man vielleicht sagen, also einem Beobachter, müsste man sagen, der so irgendwie ätherisch in der Luft rumschwebt mit seiner Steadicam. Genau, also er hat eben einen Monolog/Dialog mit einem anderen fremden Europäer, der auch irgendwie da gelandet ist. So ein Franzosen, ne? Ja, also manchmal muss ich auch überlegen, dass das vielleicht so eine Art von Nachleben ist. Das habe ich mir jetzt nicht, also die Rolle, die man da selber einnimmt, als der Wabernde, die habe ich mir jetzt nicht so... Ich finde aber auch gar nicht, dass man die konsequent einnehmen kann. Ich hatte das auch zuerst gehofft, aber dadurch, dass der diesen Monolog so unermüdlich treibt und auch teilweise so viel Stuss labert. Ja, die reden ja beide total Unfug. Also das eine war eine dieser Figuren, die man ja immer sieht, dieser Europäer. Und dann aber gleichzeitig der Erzähler, der sich selber ja auch eine Figur gibt. Also der ist ja offensichtlich Russe aus dem 20. Jahrhundert. Und das ist ja das, was man über ihn erfährt. Mhm. Was ich an dem Film interessant fand, ist, dass dieser Film was das Gebäude ausmacht, in Worte fasst. Also das Gebäude ist ja ein russisches Gebäude, gebaut nach europäischem Vorbild. Und eben diesem Wunsch von Peter dem Großen entsprechend eben um mit St. Petersburg Russland europäisch zu machen, also so wie die zivilisierte Welt ist, in deren Augen damals. Mhm. Und dann eben so Vorbilder nehmen aus Frankreich und aus Italien und aus, so ein bisschen auch aus den Fürstentümern des Deutschen Reichs, aber und dass diese Absurdität da drin, einerseits so sein zu wollen wie die Europäer, andererseits ist aber nicht wie ein Abklatsch von Europa wirken lassen zu wollen, das finde ich, kommt da gut raus. Gerade auch in diesem, das Einzige, was mir an diesem Dialog zwischen dem Kameraerzähler, nenne ich ihn jetzt mal, und diesem europäischen Begleiter, den er dabei hat, gefallen hat, ist, dass sie diese beiden Pole einnehmen. Der Europäer, der drauf guckt und sagt, das sieht hier aber alles aus wie einen schlechten Medley von Europa. Und der Russe, der sagt, wieso, das ist unsere russische Version von euch. Mhm. Und also das fand ich so, war eine ganz große Stärke des Films, die ich aber an einigen Stellen zu wenig deutlich fand. Und an einigen Stellen zu sehr absurd dargestellt. Ja, das ist auch eine ziemlich interessante Betrachtungsweise, die ich so auch gar nicht wirklich eingenommen habe, weil mir halt einerseits ein bisschen der Hintergrund fehlt. Mhm. Und andererseits ich von dem Erlebnis halt mir eigentlich auch was anderes erhofft hatte. Also generell mag ich alte Gebäude und Museen, alte Kunstwerke. Und ich hatte mir halt auch so ein bisschen den Jahrmarktsaspekt gehofft, den der Film ja auch so ein bisschen bietet. Ja. Dass man quasi wirklich... da durchgeführt wird, wie in so einer Attraktion praktisch. Das nimmt er ja sehr wenig ein. Also man hat zwar teilweise so Blicke auf die Malerei, die da hängt und auf die Skulpturen, die da stehen, aber man hat es nicht, man wird nicht selber zum Betrachter dieser Dinge. Es wird niemals haptisch, das liegt aber auch daran... Doch, an einigen Stellen ja doch, finde ich, so ein bisschen. Wenn man die Kamera ganz nah rangeht, dass man quasi die Striche auf der Leinwand sieht. Ich finde, das hat mir einfach die Ästhetik auch vernebelt. War High Definition, allerdings High Definition von 2002... Ja, genau. Zwischen zwei. und auf Film übertragen natürlich. Wir haben es ja auf 35mm gesehen, was teilweise etwas irritierend war, weil du hast eben die Grobkörnigkeit, aber andererseits diese retale Optik. HD-Optik, ja. Und dann hatte das Objektiv auch so einen leichten Fischaugeneffekt. Ja. Ich nehme an, das war dazu da, um quasi mehr vom Raum irgendwie auch an den Seiten erlebbar zu machen. Ich weiß nicht, was das sollte. Weil das hat mich auch richtig abgelenkt, vor allem wenn es dann auf die Kunstwerke quasi zuging. Ja, die wurden dann ja dadurch irgendwie verzerrt auch. Also es hatte ja so einen ganz merkwürdigen Effekt, dieses Fischauge. Ja, aber für mich hat es das eben nicht irgendwie, jetzt wie bei Höhle der vergessenen Träume, wo die Sachen für mich in 3D mehr erlebbar wurden, hatte das bei mir eigentlich einen anderen Effekt, dass es noch flacher wurde durch diese Kurve. Ja. Das stimmt. Verzerrung. Das stimmt. Aber wie gesagt, dieser Aspekt mit dem Europäischen und dem einen rein Russischen, diese Dualität, die fand ich im Narrativ sehr gelungen. Vor allem am Ende, als dann also die Geschichte, die russische Geschichte des Zarenreichs quasi zu Ende ist nach diesem Ball und dann der Europäer sagt, nein, ich bleibe hier. Was jetzt kommt bei euch in eurer Geschichte, das verstehe ich nicht. Weil da, wissen wir ja, kommt die Oktoberrevolution und die Sowjetunion, die ja nun sich völlig von Europa und vom europäischen Gedanken abgrenzt, ja eigentlich absurd ist, weil der Sozialismus auch eine europäische Idee ist, aber das ist eine andere Geschichte. Und was dann mit Lenin ja eine völlig, völlig antieuropäische Haltung annimmt und das rein russische herauskehrt. Hm. Wobei ich das schade finde, dass das dann letztlich nicht mehr ausgesprochen wird. Also wir haben in dem Film ja nur zwei Szenen, die überhaupt die Zeit nach Ende des Kaiserreichs zeigen, nämlich einmal, ja, drei Szenen, aber einmal die Szene mit dem was war das, der Sargbauer? Der Sargbauer, ja. Ja, also der im Zweiten Weltkrieg dann die Belagerung von St. Petersburg quasi illustriert, aber eben nicht im Zusammenhang. Ja, allegorisch. Genau. Und dann zwei Szenen im modernen Museum, wobei eine Szene davon ja offensichtlich in der Sowjetzeit spielte, mit diesen drei Kuratoren, die sich unterhalten haben. Die ja irgendwie nicht sinnvoll war, die Szene. Also die habe ich nicht begriffen. Die mit den beiden Freunden von ihm, oder wie meinst du? Nee, eine andere. Die Szene, wo diese drei alten Herren da sich über diesen Thron unterhalten haben. Ach so, ja. Das war ja offensichtlich Sowjetzeit, weil die sprachen ja darüber, dass das Telefon abgehört wird und so. Ja. Und irgendwie die Szene konnte ich nicht irgendwie... Die war so unspezifisch. Ja, vor allem, weil die ja was völlig anderes gesagt haben, als das, was der was die Kameraperspektive dem Europäer erzählt hat, weil angeblich konnten sie auch nicht hören. Das ist alles so. Das war irgendwie, waren da schon ganz schöne Erlebnisse drin, muss man sagen. Ja, generell ist die ganze Sache halt auch ein bisschen schief. Sehr verkünstelt. Mhm. Das Grundkonzept des Films wurde ja auch damals anscheinend ziemlich herausgehoben fürs Marketing. Ja. Und ist auch heute das, weshalb der Film eigentlich am ehesten noch bekannt ist, dass er eben ohne einen Schnitt gedreht wurde. Ja, und das wird dann aber letztlich nicht so... Also das wird dann quasi durch die Inszenierung wieder aufgehoben. Ja, weil wir da quasi Schnitte in der Geschichte haben. Eben, das Ganze ist ja völlig episodisch angeordnet. Das ist eine Collage so. Ja, eine Collage, richtig. Eine Collage ohne Bildschnitte. Das ist also... Ja, aber ob es nur Schnitte gegeben hätte oder nicht, ist... Macht da keinen Unterschied. Wäre wirklich egal gewesen. Also ja. Rein logistisch hat es vielleicht auch Sinn gemacht, weil sie halt keine Zeit hatten zu filmen, das an einem Ding durchzuziehen. Aber wenn sie es geschnitten hätten, hätten sie es in mehreren Monaten immer am freien Tag schon machen können. Das wäre nicht das Ding gewesen. Richtig. Aber, nun gut, egal. Auf jeden Fall würde ich schon sagen, der lohnt sich zu sehen. Also, ja, auf jeden Fall. Wenn man dem Film offen entgegentritt, also wenn man für philosophische Filme ein bisschen was übrig hat und ja, wenn man sich vorher mit russischer Geschichte ein bisschen beschäftigt vielleicht, das ist auch so ein Ding. Also alleine um sich mal anzusehen, wie ein Film, der an einem Stück durchgedreht ist, praktisch inszeniert werden kann. Also es ist ja nur eine mögliche Inszenierungsweise eines solchen Films. Wobei hier, wie wir auch gerade schon meinen, in Frage steht, ob das überhaupt die einzig richtige ist für diesen Film. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Probleme bei dem Inszenierungsstil. Ja, was also schon ziemlich rauskam, war, dass natürlich der Mann an der Kamera auch mal Verschnaufpausen brauchte. Mhm. Die Bilder waren auch nicht immer hundertprozentig geframed. Ja. Ab und zu war noch mal ein abgeschnittenes Gesicht drauf, wenn gerade ein Dialog geführt wurde. Generell wurden Leute auch viel von hinten gefilmt. Also einfach auch schon mit der Absicht, nachher nachzuvertonen. Klar. Aber es war trotzdem, fand ich, weil es war ein spannendes Erlebnis. Auf jeden Fall kann man daraus was lernen, so über die Möglichkeit, ohne Schnitte einen Film zu inszenieren. Ja, auf jeden Fall ist diese Möglichkeit mal wieder im Gespräch. Wir werden da noch drüber reden, wenn wir nachher über Rope reden von Hitchcock. Ja. Der wird ja in 2 Wochen, glaube ich. In 2 Wochen, genau. Genau, da werden wir dieses Thema wieder aufgreifen. Der ist ja auch nicht ohne Schnitte entstanden. Aber er soll so wirken, als wäre ohne Schnitte entstanden. Richtig. Ne? Das ist ja. Da können wir uns dann auch nochmal näher darüber unterhalten, was eigentlich jetzt die Illusion von dem Realen quasi trennt. Weil es gibt ja sehr viele Filme, die so aussehen oder Einstellungen, die so aussehen, als seien sie ohne Schnitt entstanden, wo doch irgendwo ein Schnitt versteckt ist. Weil ich weiß nicht, wie viele Schnitte hat Hitchcock da? 6 oder so? Also der hat ja tatsächlich immer die Möglichkeiten des Materials ausgenutzt. Etwa alle 10 Minuten, ja. Also, naja. Aber das werden wir dann nochmal aufgreifen. Wir sehen. Genau. Das halten wir auf jeden Fall fest. Der Oliver wird ja wahrscheinlich auch dabei sein bei der Diskussion. Genau. Der hat ja heute auch die Einführung zu Russian Ark gemacht. Genau, und ist großer Hitchcock-Fan. Ja. Und dann denke ich mal, werden wir da auf jeden Fall wieder anknüpfen können. Wird uns hier bei Hitchcock unterstützen. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, jetzt hätten wir quasi unser Hauptprogramm abgefrühstückt. Ich habe leider auch jetzt nicht ganz so viel anderes gesehen, weil ich halt, wie gesagt, krank war. Ich sehe auch, wenn ich krank bin, nicht so gerne Filme. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Nee, gar nicht. Also wenn ich krank bin, also ich sitze gern vom Fernseher und so und lass mich so tot berieseln, aber so richtig mich auf eine Handlung einlassen, das fällt mir mal schwer, wenn ich so ein bisschen benebelt bin. Deswegen. Ja. Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich krank Filme sehe, dann gefallen sie mir auch nicht. Das ja. Mir zumindest so. Und immer, wenn ich diesen Film wieder sehe, prägt sich dieses Erlebnis des krank. Sehens wieder ein. Man wird wieder krank. Es ist also, als wenn es einen irgendwie wirklich... ja, ist echt so. Es ist wie bei der Ludovico-Methode bei Uwek Orange. Ja, naja, stimmt. Man ist so konditioniert irgendwie. Genau. Ja. Aber abgesehen davon habe ich zumindest einen gesehen, zu dem ich noch was sagen könnte, weil ich den heute noch vorher gesehen habe. Wenn du da Lust zu hast. Ja, ganz kurz vielleicht. Ich bin ja ein bisschen auf dem Film-Noir-Trip jetzt nach Out of the Past. Und ich habe jetzt bei der Thalia-Buchhandlung vor einiger Zeit... Ich darf es doch nicht erzählen, dass du bei so einem Konzern kaufst. Ja, die haben halt tolle Ramschkisten, das muss man schon sagen. Die haben sowieso eine unglaubliche Auswahl. Ja, dafür, dass es eine Buchhandlung ist, haben die echt eine gute DVD-Auswahl. Ja, das ist ja auch eine riesige Kette. Thalia, die besten Bücher, die besten Filme. Verstanden wir nicht raus. Das ist so schlecht. Wir rufen lieber Thalia an, ob die uns echt einen Jingle zur Verfügung stellen dafür. Das wäre klasse. Das wäre super. Also falls das jemand hört, der bei Thalia irgendwas zu melden hat, immer gerne. Ja, yep. Einfach an. Wir würden auch gerne uns sponsern lassen. Ne? Einfach schicken an blickkontakt.pb@live.de. Genau, ihren Jingle zu uns. So. Jedenfalls habe ich bei Thalia 6 DVDs erstanden. Und zwar aus der Film Noir-Reihe von Koch Media. Mhm. Ganz tolle DVD-Firma. Ja, sind größtenteils Übernahmen von amerikanischen DVDs, aber die haben sie da halt verramscht und die musste ich mitnehmen. Und den ersten, den ich jetzt mal endlich davon gesehen habe, war halt The Black Angel, heißt der, von 46. Ja, die Schauspieler kappen heute wahrscheinlich teilweise gar nicht mehr so. Dan Duryea, der ist. Sagt mir nichts. Hat eine Menge gemacht. Er hat also sicherlich weit über 100 Filme in seiner Filmografie, aber halt mehr in der klassischen Hollywood-Periode. Ja, ja, da sind ja Filme viel rausgeschossen worden. Also ja. Da ist es nicht so schwierig, von den Filmen zu kommen. Dann June Vincent war so ein It-Girl für kurze Zeit mal. Aber Peter Lorre, die Erwartungen werden da so ein bisschen enttäuscht. Er spielt da so gern sehr exzentrische, borderline wahnsinnige Menschen und das wird jetzt ein bisschen auf den Kopf gedreht. Also insgesamt eher ein mittelmäßiger Noir-Film, würde ich sagen. Okay. Also schön fotografiert, eine recht energetische Kameraführung, schöne Dekors und so. Also so vom Budget her schon mehr so obere. Ist das denn schön noir? Ja, schon. Von der Thematik schon, aber es fühlt sich eben alles sehr reißbrettmäßig an. Also es ist auch also basiert auf dem Roman. Sind eben auch alle Elemente drin, die man so erwarten würde. Also es geht um so einen Songschreiber, der zusammen mit der Frau eines zu Unrecht Verurteilten den wahren Mörder, die Ex-Frau des Songschreibers, ausfindig machen soll. Ja. Und ganz am Ende gibt es eine richtig absurde Wendung, die ich jetzt natürlich nicht verraten werde, aber die wirklich völlig absurd ist. Okay. Und das Ganze nicht unbedingt besser macht. Okay. Also, wie gesagt, unterhaltsam, kurzweilig, 77 Minuten kann man sich locker mal ansehen. Schöne Schwarz-Weiß-Fotografie, aber nicht das, womit ich jetzt jemanden mit Noir-Filmen anfixen würde. Okay. Aber auch eine Literaturverfilmung, hast du gesagt, ne? Scheint ja ein Thema zu sein heute. Ja, könnten wir auch nochmal gut drüber sprechen, das bieten wir nicht überhaupt. Aber ich glaube, dazu kommen wir jetzt nicht mehr so in aller Ausführlichkeit, fürchte ich. Ja, wir können es ja vielleicht mal kurz anfrühstücken und dann mal wieder irgendwann aufnehmen. Vielleicht in den Ferien dann ja mal als längeres Thema für eine ganze Folge, wenn wir nichts Neues gesehen haben. Ja, wir können vielleicht nach Lady Chatterley nochmal drüber reden, wenn wir die nochmal irgendwie ins Kreuz hernehmen. Auch der ist ja eine Literaturverfilmung. Eben. Ja, also mit Literaturverfilmung, ich finde das nämlich eine ganz spannende Überlegung, wie man da quasi ein Medium überträgt. Denn man überträgt ja nicht nur das Narrativ des Mediums, sondern auch irgendwie noch irgendwo eine Metaebene. Mhm. Ja, und das finde ich eine ganz, ganz spannende Sache. Überträgt man überhaupt das Narrativ oder überträgt man nur die Metaebene? Überträgt man nur das Narrativ? Was ist da zu machen? Die Grundfrage ist, möchte man es überhaupt übertragen oder möchte man adaptieren? Das stimmt. Was, glaube ich, auch nicht pauschal zu beantworten ist. Also ich denke, das hängt ein bisschen vom Stoff ab und auch wie der Stoff aufgebaut ist. Also man liest ja ein Buch und guckt, also wenn man ein Buch liest, dann hat man ja automatisch das Gefühl, entweder das ist, quasi man sieht es schon in Bildern, also zumindest wenn man filmaffin ist, sieht man ja, also ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich lese auch immer sehr filmisch. Oder man liest halt ein Buch und stellt fest, das ist überhaupt nicht filmisch. Also das liest man und man kann sich nicht vorstellen, wie das irgendwer verfilmen könnte. Ja, das ist auch nochmal so eine ganze Kategorie von angeblich unverfilmbaren Büchern. Ja, ne? Aber das ist... Ist auch ein spannendes Thema. Wobei ich unverfilmbar ja auch verschiedene Möglichkeiten, also verschiedene Arten von unverfilmbar gibt. Mhm. Und ich denke, einige Sachen sind tatsächlich unverfilmbar, wenn sie nämlich nur vom Wortwitz leben. Also so Bücher, die rein auf dem darauf die das Medium Buch voll ausnutzen. Also ich kenne ja so Bücher, die so wirklich nur vom Wort leben. Ja gut, tendenziell, also sehr dialogische Bücher könnte man zum Beispiel schon in der Art, wie Woody Allen quasi seine Drehbücher gestaltet. Ich meine nicht dialogisch. Ich meine, oder Billy Wilder würde auch super in dieses Raster passen. Ja, aber es gibt ja zum Beispiel auch so Bücher, die sich so selbstreferenziell sind. Wo so zum Beispiel so, ich kenne ein Buch, da wird die Hälfte des Dialogs in Fußnoten geführt, weil die über ein Fußnotophon reden. Das kannst du in dem Film nicht unterbringen. Also das wäre total bescheuert, da wäre es ein Untertitelphon oder so. Das wäre total beknackt. Ja, natürlich, das ist klar. Oder so ein Werk wie Faust Teil 2 könntest du auch niemals wirklich getreu irgendwie in filmische Formen packen. Aber ja, das können wir vielleicht dann in der nächsten Folge können wir auf jeden Fall nochmal irgendwie näher drauf eingehen. Ne? Wenn ihr das wollt, wenn ihr jetzt sagt, das Thema ist uns total Banane. Macht Filme, Bücher sind langweilig. Beschreibt uns das. Wir leben jetzt ja in einem Zeitalter, wo die Produzenten von Filmen, oder zumindest sagen wir mal, die am Drücker sind in der Industrie, immer auf diese Pre-Packaged-Geschichten anspringen. Ne? Ja, genau. Also es wird ja mittlerweile alles verfilmt, ob es dann Brettspiele sind oder Videospiele oder sonst irgendwas. TV-Serien werden immer noch hergekarrt, aber Literatur ist ja eigentlich das Medium, das schon von Anfang der Filmgeschichte an eine der Hauptquellen für filmische Stoffe ist. Teilweise gab es schon in der Stummfilmzeit oder auch in der sehr, sehr frühen Zeit des Kinos so 7, 8 konkurrierende Produktionen eines Stückes oder eines Formats. Ja, klar, weil es sich auch anbietet. Also man muss ja irgendwoher muss man ja den Stoff beziehen und da hat man schon narrativen Stoff irgendwie. Gerade bevor sich so ein Medium voll etabliert hat als eigenes Medium, greift man ja gerne auf was zurück, was man so. Ich meine, ja, es hat sich aber auch nicht viel geändert, finde ich. Allein Martin Scorsese, der hat in jüngster Zeit ohne Ende Bücher verfilmt, der hat jetzt wieder eine neue Buchverfilmung in der Pipeline. Was gerade die Runde macht, ist diese Verfilmung von dem Joe Nesbo, Headhunters. Ja, genau. Der ist in aller Munde jetzt, schon als der neue Stieg Larsson gehandelt. Also im Grunde sind, also die Verwertungskette ist teilweise schon fast automatisiert. Stieg Larsson ist ja ein absurdes Beispiel dafür, wie Sachen konkurrierend verfilmt werden. Ne? Also Stieg Larsson wurde ja einmal, gibt es ja diese schwedische Verfilmung, die ich wahnsinnig gut finde. Den ersten fand ich gut, die anderen beiden. Die anderen beiden habe ich nicht gesehen, weil ich die Bücher noch nicht gelesen habe. Das ist auch. Und den Hollywood-Verfilmung habe ich noch gar nicht gesehen. Aber es ist ja auch nur ein Jahr später rausgeknallt worden, ne? Oder 2 Jahre später. Mhm. Aber es ist teilweise schon, dass einige Autoren schon fast einen eingebauten Filmdeal vielleicht mitbauen. Mitbringen. Ja. Na gut, ich glaube, wir sollten jetzt zum Schluss nochmal gucken, was wir denn nächste Woche zu sehen bekommen, hier bei uns. Mhm. Wo wir gerade bei dem Thema waren, eine Literaturverfilmung von D.H. Lawrence, und zwar Lady Chatterley. Genau, verfilmt von Pascal Ferrand. Genau, das ist die geschmackvolle Verfilmung. Es gibt ja sehr viele Verfilmungen davon, vor allem aus den 70ern, von so schmierigen Softporno-Produzenten. Mit so schöner, softer Linse und so. Ah ja, okay, das wusste ich gar nicht. Und da gibt es sehr viel von. Ja, und jetzt haben wir halt hier eine eher, wie würde man das nennen? Ja, ich nehme an, das ist einfach eine Verfilmung, die sich auch tatsächlich am Roman orientiert, den ich noch nicht gelesen habe. Ja, weiß man nicht. Vielleicht orientieren sich auch die Schmierigen am Roman. Ich kenne den Roman nicht. Also, ja, aber das ist ja keine Schundliteratur. Das ist ja viktorianische England gibt ja guten Stoff für Softpornos her. Also das ist ja nur irgendwie nichts. Also auch wenn du so Charlotte Brontë oder... hier, wie heißt die, Jane Austen liest, da hast du ja auch irgendwie Themen drin, die sich super anbieten für eine Schmuddelverfilmung. Ja, zum Beispiel Pride, Prejudice und Ja, wollte ich Zombies. gerade, genau. Das übrigens ein furchtbar langweiliges Buch ist. Ja, die sollen alle so ein bisschen langweilig sein, ne? Ja, der Mensch, der das gemacht hat, der schreibt da gerade unendliche Drehbücher für Filme. Naja, gut, also Lady Chatterley zeigen wir dann Montag. Dann sind wir eigentlich auch schon wieder durch für diese Woche. Ja, wir sind gut in der Zeit, wir sind jetzt gut am Ende. Noch einmal die Standardgeschichten. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Genau. blickkontakt.pb@live.de. Da Genau. dürft ihr uns E-Mails schicken, Voicemails, was auch immer euch auf dem Herzen liegt. Schickt es einfach an blickkontakt.pb@live.de. Ihr könnt uns finden auf unserer Homepage lichtblick-kino.de, auf iTunes, Twitter, Facebook. StudiVZ, das gibt es ja bald nicht mehr, habe ich jetzt gerade gelesen. Das wird Naja. jetzt irgendwie eingedampft. Ja, das ist, glaube ich, auch eine ziemliche Geisterstadt Ja, mittlerweile. keine Ahnung, ich bin da gar nicht. Ja, jedenfalls sind wir da so unterwegs in diesen Gefilden. Gefilden. Genau. Gut. Und ja, schickt uns alles, was ihr so wollt, an Kommentaren, an Feedback. Vor allem Feedback, damit wir gucken, dass wir hier ein bisschen stringenter durchkommen. Genau, also ihr könnt das auch locker mitgestalten, wie ihr möchtet. Noch ist alles ziemlich offen, Wir wie ihr sind ja seht. auch, wir sind ja auch in einer Zeit, in der ein Medium nicht mehr in einer so eine One-Way-Kommunikation ist. Also es gibt ja auch, ist ja auch gerade Thema der aktuellen Schnitt, ne? Dass Ja. jetzt gerade Medien mehr, viel mehr kommunikativer werden. Die Interaktivität des Films, die da Genau, angestrebt werden soll, wo ich mir auch nicht so ganz sicher bin, ob das so hinhaut, aber naja, da da. können wir ja vielleicht auch irgendwie in den nächsten Wochen mal gut drauf zu sprechen kommen. Ja, Und dann das vielleicht könnten eine wir auf eigene jeden Folge sogar Fall zu machen. so als Primer. Wir könnten es ja auch mal so als Frage rausschicken, einfach, also damit ihr vielleicht auch irgendwie Inspiration habt für Feedback oder so. Also, was meint ihr denn dazu? Also, sollte Film sich den Social Media Trends anpassen? Also sollte Film quasi interaktiv und interkommunikativ werden? Und ist das irgendwie wünschenswert, dass er das wird? Und was heißt das überhaupt genau, wenn Film das Ja, wird? wie sollte das werden? Ja, gut. Das wäre dann eine Frage, die ihr uns dann Zum vielleicht, Beispiel, aber auch alles andere. Einfach was auch immer alles. ihr möchtet. Ja? Gut, alles Gut. klar. Ja, dann. Dann bis, eventuell bis nächste Woche. Genau, und bis dahin erstmal eine schöne Zeit. Ja, tschüss. Tschüss.